Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Wenn man schon mal ein Testgerät wie das Samsung Galaxy S7 Edge hier hat, dann will man natürlich auch das eine oder andere Spiel in der Zeit, wo es das Testgerät ist, damit testen. Das habe ich gemacht mit dem Spiel, unter anderem mit dem Spiel Max Ammo oder Ammo. Also ja, so halt. Und um eben die App soll es gehen. Android App, Name habe ich gesagt, bei the technische Daten, wo sind wir hier? Erforderliche Android-Version 4.1 oder höher ist, die App an sich ist gratis, gibt aber In-App-Käufe von 2,99 bis 99,99. Meine Güte, ich bin aber noch nicht in die Verlegenheit gekommen, einen dieser In-App-Käufe tätigen zu müssen. Die Größe der App wird online gar nicht mehr angezeigt. Naja, auch in Ordnung. Und das Spiel hat bei 9741 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,1 Sternen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Die Beschreibung ist ganz nett, ich lese einige Teile davon vor. Lass dir diesen abgedrehten Action-Shooter nicht entgehen. Schieße dich durch hunderte Level voller packender Action. Jeden Monat gibt es spannende neue Herausforderungen. Du allein gegen das Reich der Raptoren. Du wirst Max Ammo zum ultimativen Sieg brauchen. Willst du erstklassige Nervenkitzel, bist du bereit, unseren Planeten unter allen Umständen zu beschützen? Wenn deine Antwort na Logo lautet, spiele jetzt diesen ultimativen actiongeladenen Shooter. Vergiss umständliche Steuerungen. Dieses brandneue Spiel wurde speziell für dein Mobilgerät entwickelt. Zum Ausweichen einfach swipen und mit einem Tippen pumpst du die Raptoren voller Blei. Einfache Handhabung, Wahnsinns-Action und Max wartet auf dich. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Es ist ein Shooter in Comic-Grafik. Ihr könnt euch nicht frei bewegen, sondern eure Figur folgt einem festgelegten Pfad und ihr müsst gegen Raptoren, Dino-Angreif-Alien-Dinger kämpfen. Dazu gibt es coole Sprüche, coole Grafik, coolen Sound. Steuerung habe ich schon vorgelesen. Ihr könnt ausweichen, indem ihr swiped. Und wenn ihr tappt, kommt der Heini aus der Deckung hoch und schießt. Waffen kann man natürlich entweder verbessern mit Geld und ja, was man im Spiel gewinnen kann, wenn man viel spielt, oder ihr gebt echtes Geld aus dafür. Das bleibt natürlich euch überlassen. Insgesamt gefällt mir das Spiel wirklich sehr gut. Es ist sehr nett, es ist einfach, man kann zwischendurch mal ein Level spielen, die sind nicht zu lang, also es ist nicht irgendwas, wo ihr euch jetzt wirklich mal eine Zeit lang hinsetzen müsst, sondern nehmt es einfach vor, spielt ein Level, packt es wieder weg, fertig. Auf dem OnePlus One läuft es schon einwandfrei und dann habe ich, wie natürlich nicht anders zu erwarten, läuft es auf dem Samsung Galaxy S7 Edge erst recht einwandfrei. Tolles Spiel und für gratis wirklich Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.